Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 12. September 94. Dein Brief hat mir große Freude gemacht, weil er mir bestätigte, wie gut wir einander verstehen und wie notwendig wir uns sind. Nein, dir kann es ebenso wenig als mir begegnen, dass heterogener Einfluss von außen die reine Form deines Wesens verderbt. Denn unserer beider Seele hat ein Vermögen, sich keusch zu bewahren, allen fremden Stoff auszuwerfen und über jede unheilige Berührung zu siegen. Ich wollte, dass du dein Ideal der Schriftstellerei baldmöglichst hinwerfen möchtest. Herrlich wäre es, wenn wir unsere Horen damit eröffnen könnten. Auch halte ich diese Arbeit für besonders geschickt, dir Mut einzuflößen, deine Kraft ins Spiel zu setzen und gewissermaßen dein schriftstellerisches Glück zu entscheiden. Kannst du, so gehe jetzt gleich daran. Du wirst dabei recht gut fortfahren können, Materialien für die musikalische Abhandlung zu sammeln. Jacobi aus Düsseldorf hat sich nun auch erklärt, an den Horen zu arbeiten. Von Humboldts Bruder, der preußischer Oberbergmeister ist, haben wir über Philosophie des Naturreichs sehr gute Aufsätze zu erwarten. Er ist jetzt in Deutschland gewiss der vorzüglichste in diesem Fache und übertrifft an Kopf vielleicht noch seinen Bruder, der gewiss sehr vorzüglich ist. Ich bearbeite jetzt meine Korrespondenz mit dem Prinzen von A, die ich dir gewiss binnen 3 Wochen schicke. Sie wird unter dem Titel »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« ein Ganzes ausmachen und also von meiner eigentlichen Theorie des Schönen unabhängig sein, obgleich sie sehr gut dazu vorbereiten kann. Sie macht mir aufs Neue viel Freude und ich suche ihr alle mir mögliche Vollkommenheit zu geben. Daneben arbeite ich an einem Aufsatz über Natur und Naivheit, der mich immer mehr fesselt und mir vorzüglich zu gelingen scheint. Ich schreibe hier mehr aus dem Herzen und mit Liebe. Es ist gleichsam eine Brücke zu der poetischen Produktion. Ramdor war dieser Tage hier und erzählte mir, dass er deine Bekanntschaft gemacht habe. Was hältst du von ihm? Ich muss sagen, dass mir seine Bekanntschaft, gerade jetzt, wo ich mich mit Ideen über die Kunst abgebe, nicht ganz uninteressant gewesen ist. Freilich kommt es mir vor, als wären die guten Ideen, die er auskramt, nicht auf seinem Boden gewachsen und der anmaßende Ton, mit dem er aburteilt, missfällt mir nicht wenig. Dennoch sind selbst Menschen seiner Art so selten, dass man mit ihnen Vorlieb nehmen muss. Er hat viele Kunstwerke gesehen und seine Ideen berühren mehr die Erfahrung, ohne sich zu der Spekulation zu erheben. Er hat also etwas, was mir abgeht, ob ich gleich zweifle, dass er das, was ich ihm etwa geben könnte, zu empfangen imstande ist. Ich werde künftige Woche auf 14 Tage nach Weimar abreisen und bei Goethe wohnen. Er hat mir so sehr zugeredet, dass ich mich nicht wohl weigern konnte, da ich alle mögliche Freiheit und Bequemlichkeit bei ihm finden soll. Unsere nähere Berührung wird für uns beide entscheidende Folgen haben, und ich freue mich innig darauf. Der Hof ist nach Eisenach abgereist und Goethe hat sich losgemacht, so daß wir nun ganz unseren Ideen leben können. Ich werde dir fleißig schreiben. Seine Iphigenia ist ins Englische übersetzt und so viel ich urteilen kann, so glücklich, daß man ein Original zu lesen glaubt und mit reiner Beibehaltung des ganzen goethischen Charakters. Auf deine weitere Erklärung über meine poetische Sendung und meinen dramatischen Beruf warte ich mit Ungeduld. Du meinst, dass ich den Wallenstein zu sehr mit dem Verstand und zu wenig mit Begeisterung angreife, aber das gilt nur von dem Plan, der nicht streng genug berechnet werden kann. Ausführen muß ihn die Imagination und die augenblickliche Empfindung. Dies ist es aber, wofür ich fürchte, daß mich die Einbildungskraft, wenn ihr Reich kommt, verlassen werde. Lebe wohl, von meiner kleinen Familie in Rudolstadt habe ich gute Nachricht, und mit meiner Gesundheit geht's erträglich. An Minna und Dorchen meinen herzlichen Gruß solltest du jetzt, nachdem du das Graffsche Original hast, Dorchens Kopie meines Bildes weggeben, so will ich eine Bitte darum eingelegt haben. Adieu. Dein S.C.H.